Erster mein Sohn, vergiss meine Regeln nicht. Behalte meine Worte in deinem Herzen. Zweiter, dann lebst du lange. Du wirst viele gute Jahre haben. Dritter, sei immer lieb und treu. Behalte das fest in deinem Kopf. Vierter, dann finden Gott und die Menschen dich gut. Fünfter, vertraue Jahwe von ganzem Herzen. Denke nicht, dass du alles allein weißt. Sechster, denke bei allem an Gott. Er zeigt dir den richtigen Weg. Siebter, sei nicht stolz. Habe Respekt vor Jahwe. Tu nichts Böses. Achter, das ist gut für deinen Körper. Es macht dich stark. Neunter, gib Jahwe einen Teil von deinem Geld. Gib ihm das Beste. Zehnter, dann hast du sehr viel zu essen. Deine Becher sind voll. Elfter, mein Sohn, sei nicht sauer, wenn Jahwe dich korrigiert. Zwölfter, Jahwe hilft denen, die er liebt. Ein Vater macht das auch. Dreizehnter, ein kluger Mensch ist sehr glücklich. Er lernt viel. Vierzehnte, Klugheit ist besser als Silber. Sie ist mehr wert als Gold. Fünfzehnter, sie ist schöner als teure Steine. Nichts ist so gut wie sie. Sechzehnte, Klugheit gibt dir ein langes Leben. Du wirst reich und wichtig. Siebzehnter, ihre Wege sind schön. Dort findest du Frieden. Achtzehnter, sie ist wie ein Baum mit Leben. Wer sie hat, ist glücklich. Neunzehnter, Jahwe war klug und hat die Erde gemacht. Er baute den Himmel. Zwanzigster, er weiß alles. Er machte das Wasser und den Regen. Einundzwanzigster, mein Sohn, bleib klug. Pass gut auf deine Gedanken auf. 22. Das gibt dir neues Leben. Es ist wie schöner Schmuck. 23. Dann gehst du sicher deinen Weg. Du fällst nicht hin. 24. Du hast keine Angst beim Schlafen. Du schläfst sehr gut. 25. Hab keine Angst vor bösen Dingen. Gott passt auf dich auf. 26. Jahwe hilft dir. Er lässt dich nicht in die Falle gehen. 27. Hilf armen Menschen. Tu es, wenn du kannst. 28. Sag nicht, komm morgen wieder. Gib die Hilfe sofort. 29. Plane nichts Böses gegen deinen Nachbarn. Er vertraut dir. 30. Streite nicht ohne Grund mit anderen Menschen. 31. Sei nicht neidisch auf böse Menschen. Mach es nicht wie sie. 32. Jahwe mag keine bösen Leute. Er ist ein Freund der guten Menschen. 33. Gott straft das Haus der Bösen. Er segnet das Haus der Guten. 34. Gott lacht über stolze Leute. Aber er hilft den netten Leuten. 35. Kluge Menschen bekommen Ehre. Dumme Menschen bekommen nur Schande.